Boah, Dicker, ich bin so stoned, Mann. Ja, Mann, der Blunt war einfach zu dick, ey. Ey, fettes Teil, ey. Oh, scheiße, Mann. Yeah. Ich grab mir den Blunt mit dem Erdbeergeschmack. Hab keinen Bock auf den Joint, denn mir geht's auf den Sack, diese Scheiße zu drehen, die ich ständig verkack. Ich freu mich schon auf die Blunt, yeah, er ist frisch verpackt. Verpackung oft gerissen, ich lieb dieses Aroma. Die Sinne spielen verrückt, ja, das hatte ich doch schon mal. Ist ein Weilchen her, an meinem 19. Geburtstag hab dein Schröder da getroffen, der das noch gewusst hat. Er sagt nur einen Satz, während er die Tüte rollt. Diesen Namen wirst du nie vergessen, Acapulco Gold. Da war dieses Gefühl und jetzt hab ich es wieder. Ich zünde meinen Blunt an und ich schließe meine Lieder. Wie ein Schlag in die Fresse kommt diese Breitness, durchströmt meinen Körper und sagt mir, dass es Zeit ist, den nächsten Zug zu nehmen. T-Shock ist dabei, machen Session wie früher und wir sind so verdammt high. Oh ja, Mann, I'm so high, war schon dabei. Ich sitze hier mit meiner kleinen Glaspfeife, Knolle, feinster Reifestufe, mach das Ganze smoother. Lass mich da nicht hetzen, nimm zwischendurch noch ein Blättchen. Chilliger Beat und chillige Atmosphäre, in die Blow und ich und Steaky Space. Hast du gutes Gras und ne Bong aus Glas, dann macht das Kiffen wieder richtig Spaß. So sitzen wir dann den ganzen Tag in kleiner breiter Runde und diskutieren über Pollengründe. Wir tauschen Erfahrung aus und sie machen nur die Runde. So vergeht dann Stunde für Stunde, egal wie high, egal wie breit, es wird gelacht. Wer, wir, was, hi, wir zwei sind dabei. Hi wie nie, von Kopf bis Knie, ich bin so platt, ich mag kein Blatt. Wer, wir, was, hi, wir zwei sind dabei. Hi wie nie, von Kopf bis Knie, ich bin so platt, ich mag kein Blatt. Ich bin so breit und ich greif nach der Glasbong, zünd den Kopf an und merk, dass ich nicht mehr klarkomm. Ich hab kein Weed in den Kopf reingemacht, das passiert mir nicht zum ersten Mal in dieser Nacht. Rote Augen, tiefe Lieder, weiche Glieder, Stones sind wir wieder. Einfach high und gechillt, Gras wird im Blunt gegrillt. Konsolenpad rechts, Mike links, wir sind Lübeck Weed Kings. Wir haben Bock zu daddeln und die PS2 wird angemacht. Ans gleiche Game gedacht, bis in die Nacht, FIFA 08. Wird gezockt, wird gekickt, bis die letzte Polle brennt. Ruf doch mal den Pizza-Service von uns, hat am letzten Cent. Wir bringen jede Session in unseren Liedern unter. Alles kunterbunter, nicht wie bei Pippi Langstrumpf oder Krusty the Clown, sondern weil wir Joints im Minutentakt bauen. Wir daddeln und kiffen und taggen und spliffen. Sind so breit, dass wir morgen gar nichts mehr wissen. Scheiße, Mann, darauf muss ich noch einbauen. Ich überlasse es lieber T-Shock und ich werde nur zuschauen. Ja, schau mir lieber zu, wie ich Gras in dem Land tu. Panama Red zu fett, dass dieser Dübel fast platzt. Angezündet und es wird geschmatzt. Der Gras legt sich auf der Lunge nieder. Man spürt es gleich in allen Gliedern. Der Becher ist voll Stummel und der Körper schreit noch Schlaf. Doch T-Shock stört es nicht, er raucht noch ein und ich zieh nach acht. Die Augen rot geschwollen und wir zwei sind voll im Eimer. Von abends 5 bis morgens 7 sind wir nun dabei, Mann. Alle Sorten durchprobiert, Bolivianisch, Garnisch und Jamaikanisch, Thai und Malawi, Panama Red, Acapulco Gras. Ich sag's euch jetzt, ist Schluss und das war's. Wer, wir, was, hi, wir zwei sind dabei. Hi wie nie, von Kopf bis Knie, ich bin so platt, ich mag kein Blatt. Wer, wir, was, hi, wir zwei sind dabei. Hi wie nie, von Kopf bis Knie, ich bin so platt, ich mag kein Blatt. Ach, scheiße, Digga, wollen wir jetzt mal Schluss machen? Ey, du Scheiße, war gar nicht zu viel. Alter, wo hast du denn das Glas her? Ja, Digga, Mann. Oh.